Kapitel 4. Im Winter zählten nur noch seine Arbeitskraft, sein Wille, seine Zähigkeit, sein unternehmerischer Schwung, alles, wie er wusste, immaterielle Werte. Aber solche immateriellen Werte waren die Voraussetzung für das Schaffen der materiellen Werte. War das wirklich so? Das Gedeihen des ganzen Volkes beruhte einzig und allein auf der unternehmerischen Initiative Einzelner, dem unbeaufsichtigten Willen freier Kaufleute auf freiem Markt, die, indem sie für sich sorgten, auch für alle anderen mitsorgten, und zwar zwangsläufig, ob sie nun wollten oder nicht, ob sie das nun wussten oder nicht, ob der Einzelne nun so weit dachte oder nicht. Sorgten sie? Seine Entscheidung, ein Selbstständiger zu bleiben, auch in der Krise, war richtig gewesen. Er würde in der nun kommenden schweren Zeit nur Geduld haben müssen. Half Geduld? Worauf es ankam, war Gleichschritt zu halten, im Gleichklang zu bleiben mit allen denen, die aus dem Land gemacht hatten, was es nun war. Kam es noch darauf an? Und was hatten sie aus ihm gemacht? So überkroch er, ängstlich die Fühler bewegend, Grenzen, die bisher seinem Denken als Grenzen des Menschen überhaupt gegolten hatten, atmete auf, als er bemerkte, dass nicht auf dem Fuße ein Blitzstrahl ihn niedermachte, verließ sein Gehäuse, blickte sich erstaunt um und gewahrte, dass die Welt immer weiter auf den Horizont zu sich fortsetzte, blieb aber auf dem Posten, ständig bereit, auf unbekannte Gefahren, die hier todsicher lauerten, mit raschem Rückzug zu reagieren. Gleichzeitig erfüllte ihn Stolz. Hier war noch kein Einzelhändler gewesen. Schade nur, dass ihm, nachdem er sich so weit vorgewagt hatte, kein Patrouillenreport bei den Freunden vergönnt war. Zu weit waren sie hinter ihm zurückgeblieben. Schade auch, dass er nicht schon früher sich in solche Ferne hinausgedacht hatte. Schon fühlte er sich versucht, die Schiffe hinter sich zu verbrennen, da nur dann, wie die Geschichte der Konquistadoren lehrte, Neuland mit Erfolg betreten werden konnte. Aber dann gab es kein Zurück mehr. Bald würden die Würfel sowieso fallen. Er ahnte, wohin. Das Weihnachtsgeschäft erbrachte einen geringen Überschuss, den die gefürchtete erste Woche im Januar wieder aufzehrte. Anfang Februar war bereits ein Drittel des geliehenen Geldes verbraucht, ohne dass ein Umschwung eingetreten wäre. Ende März entdeckte er in den ihm von der Bank zugestellten Auszügen, dass der Kredit ausgegeben und sein Girokonto überzogen war. Da der Familie bald das Nötigste fehlte, sah er sich gezwungen, Geld abzuheben, von dem er wusste, dass es gar nicht mehr da war. Einmal schickte er seine Frau mit einem Scheck, zweimal ging er selber. Er bekam sein Geld, litt aber unter den Blicken der Angestellten, die doch wissen mussten, wie es um sein Konto stand. War jeden Augenblick darauf gefasst, angesprochen, ertappt, vernommen zu werden, so wie das Kunden, wie er einer war, faulen, auch zukam. Von diesen Gängen kehrte er blass nach Hause zurück, fühlte sich gedemütigt, auch wenn keiner ihn gedemütigt hatte. Von nun an war alles nur noch fleißiges Hinausschieben des Unvermeidlichen. Stille Tage mit Zeit genug zum Nachdenken, schlaflose Nächte. War es ein Sonnabend? Ein Sonntag? Jedenfalls läuteten die Glocken, als ihm seine Frau, nachdem sie die wöchentliche Zwischenbilanz gezogen hatte, das Ende ankündigte. Da das hierauf folgende lange Schweigen des Mannes seine Antwort nicht sein konnte, fragte sie ihn, wie es denn nun weitergehen solle. Gar nicht. Sie könnten sich schließlich nicht umbringen. Sie hätten den Jungen. Ob er sich vielleicht die alte Hucke, den großen Korb, mit dem die Hausierer des Mittelalters über Land gezogen seien, aufasten, sein Glück ambulant versuchen solle. Tüchtige wie er würden immer gebraucht. Wie das sei, als Angestellter, das wisse er. Er habe selber zwei Angestellte gehabt. Denen es nicht schlecht gegangen sei bei ihnen. Er beziehe sich hier nicht auf das Materielle. Außerdem, Wer nehme ihn schon noch? Er sei erst 46. Erst? Ob sie keine Zeitungen lese? Und falls es ihm tatsächlich gelingen würde, eine Stellung zu bekommen, für wie lange dann wohl? Der Arbeitnehmer der Zukunft, heiße es, müsse sich darauf vorbereiten, öfter als heute den Arbeitsplatz, öfter aber auch den Beruf zu wechseln. Vielleicht ein paar Mal im Leben, was wisse er? Den Herren käm's nicht so drauf an. Müsse zu seinem Beruf peu à peu einen zweiten und dritten hinzulernen. Den durchgreifend sich verändernden wirtschaftlichen Gegebenheiten sich anpassen. Dürfe beileibe nicht fragen, wer die Gegebenheiten gebe und warum. Müsse flexibel sein, soziale Mimikrie üben, sich grün machen, damit er besser gefressen werden könne. Aber gut, nur hätte ihm das jemand sagen müssen. Bei Zeiten. 20 Jahre habe er in die Drogerie gesteckt, auf nichts vertrauend, als worauf alle Selbstständigen vertrauten, ob groß oder klein. Gut, habe er nun also umzulernen. Was denn zuerst zu lernen? Dass Selbstständigkeit, eigenes und unabhängiges Planen und Wollen nun nicht länger mehr unentbehrlich seien? Nicht mehr die Grundlage allen freien Wirtschaftens? Nein, versichere man ihm, daran habe sich selbstverständlich nichts, aber auch gar nichts geändert. Ja, was denn nun? Weiter. Wie im Kleinen, so im Großen, habe es immer geheißen. Und wie im Großen, so im Kleinen. Aber wie sehe das in Wirklichkeit aus? Treibe ein kleiner oder mittlerer Betrieb, zum Beispiel eine Lackfabrik, oder auch ein größerer, zum Beispiel eine Kohlengrube, aufgrund notwendiger, von ihm aus notwendiger Umstrukturierung katastrophaler Unwirtschaftlichkeit zu, böte sich, die Zeitungen stünden jeden Tag voll davon, in den meisten Fällen die Möglichkeit zu vorteilhafter Fusion. Vorteilhaft nämlich für den Großen, der den kleineren schlucke, vorteilhaft aber auch für die Eigentümer des Happens, denn deren zwanghafte oder freiwillige Verwandlung aus Selbstständigen in Abhängige bedeute auch ihre Vergoldung. Ganz gleich, ob sie nun im Betrieb verblieben oder sich auszahlen ließen. Bargeld lache in jedem Fall. Mit wem aber, bitte sehr, solle er fusionieren? Dazu gehörten immer zwei. Und wer, bitte sehr, zahle ihm was für das Aufgeben seiner Selbstständigkeit? Ware und Einrichtung könnten sie günstigstenfalls verramschen. Für Pfennige. Schon in der Sekunde der Geschäftsaufgabe sei beides nur noch Plunder. Schweigen. Glocken. Ob sie sich an den Einbruch im vorletzten Winter erinnere? Sie erinnere sich. Nun könne er es ihr ja sagen. Das sei er selber gewesen. Habe sich selber bestohlen. So Umsatz erzwingend, der aus sich heraus einfach nicht habe in Gang kommen wollen. Habe sich dann, schweißüberströmt, aber mit durchhaltenden Nerven, von der Versicherung bezahlen lassen. Habe die gestohlene Ware in einem wasserdichten Päckchen unter Rasen, den er erst sorgfältig ausgestochen und dann ebenso sorgfältig wieder festgestampft, verborgen. Sie dann im Sommer eines Nachts zurückgestellt ins Regal. Immerhin habe sie nicht gelitten gehabt, was übrigens für die verwendete Folie, welche er ebenfalls seinem Angebot entnommen, spreche. Sie habe es gewusst. Schweigen. Keine Glocken mehr. Ob sie nicht montags noch einmal an seiner Stelle zur Bank? Nicht gern. Er gebe ihr wieder einen Scheck. Nachdem das Konto schon in einem solchen Maße überzogen und sie es sowieso nur der Geduld, Freundlichkeit, Nachsicht des Leiters der Filiale zu danken hätten, dass dieser bisher noch kein Wort gesagt, kein Schreiben geschrieben habe, weder ihn noch sie beiseite gewinkt habe, um, was schließlich sein Recht, eigentlich sogar seine Pflicht sei, zu fragen, wie sie sich denn das weiterhin dächten und wie sie in Zukunft, ja Herrgott noch mal, als ob er das nicht selber wisse, ganz genau wisse, besser als sie. Er habe ihr das nur verschwiegen. Neulich nämlich, nein, beiseite gewinkt worden sei er nicht. Unfreundlich sei man nicht zu ihm gewesen. Gefragt worden sei er auch nicht, nur beiläufig angesprochen. Habe mitgeteilt bekommen, dass seiner, des Filialleiters Freiheit zu warten, leider auch eine Grenze gesetzt sei, dass diese Grenze eigentlich schon überschritten, dass aber hinter dieser Grenze noch eine Grenze. Und wenn nun nicht bald, müsse er, immer der Filialleiter, entweder die ihm vorgesetzte nächsthöhere Stelle benachrichtigen, die dann würde, oder selber Anweisung geben, zu stornieren, was, wie sie sicher beide hofften, nicht nötig werden. Dies also sei der nun noch verbleibende Spielraum. Er, immer er selber, verstehe das sicher, sei er selber Kaufmann, dürfe das nicht falsch auffassen. Herrgott, wo mochte diese Grenze sein? Und wann erreicht? Nach Canossa, Sack und Asche, bildlich. Herzklopfen, Abschied von der Familie zu ausführlich, Angst. Vor der Tür seines Ladens der Lebensmittelhändler, ausgerechnet, von der Märzsonne herausgelockt, stand da im weißen Kittel, im Dienst, nickte ihm zu, erstaunt ihn am helllichten Vormittag unterwegs und in Zivil zu sehen. Über den Kirchplatz am Altersheim vorbei, aus dessen Fenstern die Alten lugten. Die hatten es geschafft, dachte er. Und was für ein Gedanke, dachte er. So betrat man kein Schlachtfeld, auf dem man siegen wollte. Blickte am roten Kirchturm hinauf in den Himmel. Still die Kirche. Seit der Einsegnung seines Sohnes war er nicht mehr drin gewesen. Und vor dem nicht seit der Taufe. Vielleicht auch ein Fehler gewesen. Hatten jetzt einen jungen Pfarrer mit ganz vernünftigen Ansichten. Realistisch, wie er über die jungen Leute dachte, denen er 2 Jahre lang das Haus des Herrn als gemütlich, kostenlosen Glauben, als mündelsichere Anlage empfohlen. Nach der Einsegnung verschwenden sie und kämen nie wieder. Ihr großes Problem. Ob er? Kein Mensch sah ihn. Und wenn schon, Zeit hatte er noch genug. Und schaden konnte es auf keinen Fall. Verschlossen. Bog um die Ecke, ging die Hauptstraße entlang, war unter vielen Menschen, fühlte sich Körperchen im Kreislauf. Pulsierte er auf durch gesunde oder ab durch verkalkte Arterie? Das war heute die Frage. Erwartete ihn Infarkt? Erreichte er Herzkammer oder würde er erfrischt im Ausgang des Muskels wieder erscheinen? Dann aber mit mächtigen Stößen davon. Vorerst ließ er sich betäuben vom Straßenlärm, blenden vom Anblick der großen Geschäfte hier, der günstig gelegenen, der schnell umschlagenden. Kam für sie nicht pures Dasein behördlicher Erlaubnis gleich mit der Hand direkt in Portemonnaies der Verbraucher langen zu dürfen? Wie ungerecht das war! Warum traf es nicht diese? Fragte sich, ob in all der Pracht, die er den Glücklichen nicht neidete, doch neidete, mit giftigstem Gelb neidete, nur halb so viel Kraft, Ausdauer, Fantasie, Mut steckten, wie sein Unternehmen ihn gekostet. Mit Sicherheit nicht. Faulenzer, denen es der Herr, welcher Herr, im Schlaf gegeben. Erben in den meisten Fällen. Kannte die Mehrzahl von Verbandstagungen her persönlich. Junge Herren darunter, die nichts gelernt, nie etwas ausgerichtet im Leben, nicht im Dreck gelegen wie er, nichts je mit den eigenen Händen aufgebaut, nichts je gelitten. Namen, Namen, Namen nur immer, als sei das Bekommen selbstverständlich. Fuhren in riesigen Autos Gewinn aus dem Schweiß Angestellter spazieren, sahen die Ladenkasse als ihre Brieftasche an. Und alles ungestraft. Unrecht, Himmelschreiendes. Da war es kein Kunststück, teuer auszusehen, zu glitzern und zu funkeln, 5, 6 Schaufenster bis zum Platzen zu füllen. Tödliche Fallen für jeden Menschen. Fühlte nicht sogar er schier unbezwinglichen Drang einzutreten, zu kaufen? Auch der Geschäftsmann war nicht gefeit gegen seinesgleichen, nicht gefeit gegen sich. War es wirklich kindlich nur gewesen, als er sich 6-jährig einen Kaufmannsladen gewünscht, voll mit den schönsten Sachen, aber nicht etwa, um sie zu verkaufen, sondern um sie selber aufzuessen, sich an sich schadlos halten zu können. Und immer größer noch die Geschäfte, je näher er seinem Ziel. Wuchsen sie hier von selber? Er hatte sie so groß nicht in Erinnerung. Welches Leben in ihnen und welche Sortimente! Am Zeitungskiosk, nur noch 10 Meter weit von den Stufen, die zur gläsernen Tür der Bankfiliale hinaufführen, blieb er stehen. fühlte sich außer Atem, obwohl er den Weg eher in bedächtigem Tempo zurückgelegt, blickte zum Platz, blinzelte durchs Geäst der Bäume, die noch kahl, in niedrig stehende Sonne, sammelte sich. Ihm fiel ein, dass Autofahrer, die Herz genug gehabt, sich Unfallsituationen in der Fantasie auszumalen, bei einem wirklichen Unfall schneller und richtiger reagierten. Also stellte er sich vor, er sei schon eingetreten, sehe den zählenden Kassierer links, die wartenden Kunden rechts, den Filialleiter, halb verdeckt durch Scheine ausfüllende Angestellte, an seinem Schreibtisch in der Tiefe des Raumes, telefonierend vielleicht, stellte sich vor, er höre das Klappern der Schreibmaschinen, die leisen Gespräche der Kunden mit den Angestellten, die sich zueinander beugten, die flüsterten, weil sie über Geld sprachen, worüber man wie über Krankheiten spricht, schreckliche, von denen nur das Ohr des Arztes hören darf. Auch er, stellte er sich vor, würde sich gleich ebenso dem Filialleiter zuneigen, träte der auf ihn zu, den Mann vielleicht mit Handschlag begrüßen, was schon ein Fehler wäre, weil unüblich in einer Bank, sich als Bittenden verraten, der gleich um Gnade winseln würde, sah sich, künftiges Geschehen ahnend, vor seinen leiblichen Augen geistig selber stehen, schon angekommen, schon unterwürfig, schon beiseite gewinkt ins Kontor, schon hinter dem Filialleiter herschleichend, schon abgeschmettert, schon herauswankend wieder, gefolgt diesmal vom Filialleiter, der ihm ja nur den Gnadenschuss verpasst hatte, verpassen hatte müssen nach allen Regeln des Geschäftslebens. Erwartete er etwas anderes? War er verrückt? Warum ging er überhaupt noch hinein? Das Aussehen des Kontors prägte sich ihm ein, wie vorher nur das Aussehen des Erdlochs sich ihm eingeprägt, in dem hockend er einen russischen Panzerangriff überstanden hatte. Nach 25 Jahren wusste er noch das kahle Gebüsch, die nasse Wiese, den dunklen Waldrand. Und dies würde er, falls er dann noch lebte, in weiteren 25 Jahren noch wissen. Die glatte Tür, das kleine Fenster gegenüber, den Blick in das verwahrloste Gärtchen, das Neondeckenlicht, den quadratischen Tisch mit der weißen Kunststoffplatte, die vier schwarzen Stühle, den kristallenen Aschenbecher, die Prospekte, das mit einem Schutzbezug versehene Abziehgerät auf dem schmalen Bord an der Wand. War nicht aufgefordert worden, seinen Mantel auszuziehen. So kurzen Prozess plante man. Fühlte sich schon schuldig, war ihm so starr, saß auf dem Stuhl wie vom Schlag schon getroffen, bewegte sich nicht, denn Strampeln, das hatte er begriffen, beschleunigte nur sein Versinken, sank dennoch, langsam, weil er stillhielt, wie Staub, nachdem er gewirbelt, langsam absank, aber sank, bettelte, hörte sich, war er das wirklich? Von einer Hand reden, die sich nur auszustrecken brauche, von einem Ohr, das konnte er nicht sein, welches sein »Hilfe, ich versinke« hören müsse. Was das schon sei für ein so gewaltiges Unternehmen, ihn, den Kleinen, mit einer Summe zu stärken, die, messe man sie an den riesigen Summen, den Strömen von Geld, die täglich durch die Kassen allein dieser Filiale flössen, und das sei nur eine von sicher über 100 im ganzen Land, mit einer Summe, die winzig zu nennen sei, mit einem Nichts, das niemandem fehlen werde, hörte, wie er sich verteidigte. Er habe nämlich nicht wie andere, er kenne sie, auch solche gebe es, apathisch zugesehen, als Erfolgskurve nach Passieren des Scheitelpunkts ins Negative sich krümmte. Aber ständiges Mehr an persönlicher Leistung Jahr um Jahr habe auch nicht verhindern können, dass Kurve nun fast senkrecht nach unten falle, sein Unternehmen in Sturzflug übergehe, sich dem Boden immer rascher nähere, so dass man sich schon jetzt des entsetzlichen Knalls beim Aufschlag gewiss die Ohren zuhalten könne. Selbstverständlich habe er sich, als die Marktverhältnisse sich wandelten, sofort mitgewandelt, regelkonforme Maßnahmen ergriffen, rationalisiert, verwissenschaftlicht. Was nur bedeuteten diese Worte? sei bereit gewesen, jedes, aber auch jedes Opfer zu bringen, habe die Opfer seiner Familie angenommen und die Opfer seien gebracht worden. Margarine hätten sie sich aufgestrichen, werktags wie sonntags. Fleisch sei exotische Delikatesse für sie geworden, kein Urlaub sei mehr genommen, das Geschäft nicht mehr geschlossen worden, nicht mittags, nicht sommers, durchgearbeitet hätten sie bis zum Umfallen, jedenfalls seien sie bereit gewesen dazu. Dass Flaute sie zu viel schlimmerem Warten gezwungen habe, dafür hätten sie schließlich nichts gekonnt. Seine Angestellten habe er entlassen, die letzte vor einem Jahr. Seine Frau würde er entlassen haben, hätte das die Kosten weiter gesenkt, aber sie verdiene schon lange nichts mehr für sich selber bei ihm. Hörte sich, staunend, dass er das konnte, drohen. Ob er sich jetzt vielleicht selber entlassen solle, sich die Papiere geben. Er gehe nicht vom Fleck, ohne dass ihm geholfen worden sei. Es sei doch so einfach, der Aufwand geringfügig, die Mittel mickrig, welche nötig seien, sein bisschen Eigentum zu erhalten, zu schützen. Besonders wenn man dagegen halte, wie groß dann die Chance für ihn sein würde, es zu mehren, wohinaus ja alles Wollen und Wirken laufe, ohne dass nichts mehr einen Sinn habe, weder Vergangenes noch Künftiges. Er verlange doch nichts, als was der Gesetzgeber versprochen habe, Gewährleistung. Wenn aber sein Bitten nicht gehört würde, dann werde das für ihn das Zeichen vom Anfang des Untergangs sein und nicht nur seines Geschäfts. Glaube man ja nicht, auf solche wie er einer sei, nun verzichten zu können, nachdem er es so lange geheißen habe, gerade auf ihn, auf die Kleinen, der kleinen Selbstständigkeit, der kleinen kleines Eigentum komme es an. Sie nämlich, die Kleinen, trügen die Großen. Sie seien die Untermänner. Sie seien immer zufrieden gewesen, damit unten zu sein, tragen zu müssen, aber doch wenigstens weiter zu sein. Darauf könne er bestehen. Denn auch der beste Äquilibrist oben stürze ab, sei da keiner mehr, der ihm unten die Stange halte. Das solle man sich, bevor man entscheide, durch den Kopf gehen lassen. Und nun sage er gar nichts mehr. Hätte er das sagen dürfen, wenn nun der Filialleiter, der noch nichts gesagt hatte, auch nichts mehr sagen würde? War das nicht zu schweres Geschütz gewesen? Wozu hatte er sich hinreißen lassen? Aber der Filialleiter antwortete unerwartet freundlich nach solchem Ausschweifen, appellierte an den nüchternen Geschäftsmann in ihm, der es gewohnt sei zu rechnen, es gewohnt sei, Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich habe sich der Staat auf bekannter Grundordnung gesetzlich verpflichtet, Eigentum zu schützen. Eben! Andererseits auch das Eigentum verpflichtet, sich nämlich zum Wohl aller gebrauchen zu lassen. Seine Worte! Aber über das Wie schweige der Gesetzgeber sich aus. Der Zusatz, das nähere regle ein Bundesgesetz, fehle hier, fehle, so genommen, mit Recht. Denn nach dem Wie oder dem Näheren des Wie habe sich bisher ja noch niemand erkundigt. Er kenne ja wohl auch das hanseatische Sprichwort. Brave Kinder fragen nicht, brave Kinder kriegen nichts. Das sei nun mal so. Was war nun mal so? Hätte er frecher sein sollen? Was ihn als Filialleiter betreffe, so sei für ihn die Bedingung einfach nicht mehr erfüllt. Denn wo kein Eigentum mehr sei, dürfe auch kein Schutz mehr verlangt werden. Selbstverständlich werde das Eigentum gewährleistet, aber doch nur eins, das da sei. Eigentumsdenken setze Eigentum voraus. Ja, ja, wahr. Und was das Beispiel mit dem Äquilibristen angehe, an wen er da überhaupt denke, das schiene ihm doch reichlich gewagt als Vergleich. So stehe der Untermann in diesem Fall doch gar nicht mehr, könne die Stange nicht mehr halten, wenn er auch wolle, liege bereits am Boden, es habe doch keinen Sinn, da herumzureden. Was von ihm als einem Geschäftsmann erwartet werden könne, das sei nicht antimarktwirtschaftlicher Schrei nach dem Staat, sondern Einsicht in die Notwendigkeit des natürlichen Ausleseprozesses, Achtung vor dem Gesetz des Markts, faires Eingeständnis der Niederlage auf ihm, Abtritt von ihm mit Würde. Seine Grundsätze, so angenehm es gewesen war, sie zu sagen, so furchtbar war es nun, sie zu hören. Er müsse mit ihm noch über einen Rückzahlungsmodus reden. Einen anständigen, einen möglichen, einen der Lage angepassten. Das sei es, was er noch tun könne. Im Übrigen solle er an die vielen denken, die ihre Erfahrungen als selbstständige, wertvolle, schon vor ihm in den Dienst größerer, schlagkräftigerer, modernerer Unternehmen gestellt hätten, denen die Zukunft gehöre. Völlige Selbstständigkeit im Sinne freier Dispositionsmöglichkeit behalte die moderne Industriegesellschaft sowieso nur einer immer kleiner werdenden Zahl von Unternehmern vor, deren Betriebe groß genug seien, die große Verantwortung tragen zu können, welche nun einmal der Freiheit Kehrseite sei. Auch er, der Drogist, werde die Uhr nicht zurückstellen, die Umstrukturierung des Fachhandels nicht aufhalten können. Wo dann? Wenn die Mittleren die Kleinen schluckten, die Großen die Mittleren, die ganz Großen die nur Großen und die Riesigen am Ende die ganz Großen. Nun übertreibe er aber, so habe er das nicht. Und wenn das naturgesetzlich geheißen werde, immer so gewesen wäre, heute noch so sei, immer so sein würde, wo dann der Platz für den Geist sei, für das Schöpferische im Menschen, für den Glauben, etwas ausrichten zu können aus eigener Kraft? Wenn, wie das bei ihm der Fall gewesen, Geschäft und Leben nicht zwei Dinge, sondern ein unteilbares Ganzes gewesen seien, und dies nicht nur im materiellen Sinn, als sich gegenseitig bedingend und voneinander abhängend, sondern auch ideell, indem nämlich alles, was er je gedacht, gefühlt, getan oder unterlassen habe, diesem Glauben, dieser Unteilbarkeit, diesem Ganzen, seiner Existenz eben entsprungen sei, dann müsse der Einsturz der Existenz zum Einsturz von allem führen. Nun übertreibe er aber wirklich. Man könne ja verstehen. Aber ob er nicht selber meine, dass er, wenn ein paar Wochen vergangen seien, mit kühlerem Kopf das ganz anders. Während nun der Filialleiter schwieg, sich dann mit den Händen auf die Stuhllehnen stützte und vorbeugte, zeigte, dass weiter nichts zu sagen sei, man aufstehen könne, vielleicht sogar darauf wartete, dass er »So ist das« sagen würde oder wenigstens bestätigend mit dem Kopf nicken. Warum lag Richtern daran, dass Verurteilte mit dem Urteil genauso zufrieden waren wie sie selber, es dankbar annahmen, einverstanden waren mit dem Strafmaß? Während es nun, da er weder zustimmte noch widersprach, sondern einfach sitzen blieb, so still wurde, dass er Worte, die im Schalterraum gesprochen wurden, durch die geschlossene Tür verstehen konnte. Während nun die Zeit schlich und die Aussichtslosigkeit mit jeder Sekunde erstickender wurde, versuchte er, neue Gedanken zu denken, die vielleicht zur Wiederaufnahme des Gesprächs, zu neuen, alles verändernden Gesichtspunkten führen könnten. Versuchte es mit den alten Begriffen, denn andere hatte er ja nicht. Aber die alten Begriffe gaben keine neuen Gedanken her. Aber alles wäre besser, als aufzustehen und wegzugehen. Was nur? Denn dies konnte doch nicht das Ende sein. Nicht in diesem Zimmer, an diesem Tisch, auf diesem Stuhl. Ein Ende im Vorübergehen. Er hatte sich ja nicht einmal den Mantel ausziehen können dazu. Hatte er das nun gedacht oder gesagt? Er musste sich zusammennehmen. Wie ein Ochse noch den Bruchteil einer Sekunde starr steht, bevor er, nachdem er den Bolzenschuss im Hirn empfangen, umfällt, stand auch er starr, bevor er die Endgültigkeit seiner Niederlage begriff. Sah plötzlich die Industrielandschaft vor sich und wusste, es war eine ihm feindliche Gegend. Hörte ein Gelächter, wendete sich um und sah eine Gruppe von Menschen. Es waren nur wenige und er kannte keinen von ihnen. Sie waren es, die lachten. Über ihn? Wendete sich abermals um und sah eine riesige Menge, die bewegungslos den Lachenden zuhörte, obwohl das Lachen ohne Zweifel ihr galt. Wie, wenn er im Niemandsland zwischen den einander gegenüberstehenden auf die Lachenden zeigte, damit die Menge dahinter kam, dass sie es war, über die gelacht wurde. Aber er konnte seinen Arm nicht heben. Wie war es möglich, dass sich so viele von so wenigen auslachen ließen? Hörten sie denn nicht? Wie war er jetzt wieder in die Schalterhalle der Bank gekommen? Wer führte ihn da am Arm? Warum führte ihn der Filialleiter am Arm? Wer waren die Leute hier? Doch kein Aufsehen, ginge ja schon. Der Schock musste das gewesen sein, hatte vorübergehend nur Gott sei Dank Bewusstlosigkeit verursacht. Aber wie, wenn das Bild eben das wahre Bild gewesen war und das ihm vorher bekannte und von ihm geliebte das Falsche? Wenn der eben verstrichene Augenblick der einzige war, den er bisher bei Bewusstsein verbracht, während alles, was vor diesem Augenblick sich ereignet hatte, schwerer, lebenslänglicher Bewusstlosigkeit zuzuschreiben war. Krank. Er war krank. Er musste sehen, dass er von hier wegkam. Nach Hause. Ins Bett.